Erster Gott sagte zu Mose, sag Aaron, halte deinen Stock über das Wasser. Dann kommen Frösche nach Ägypten. Zweiter Aaron hielt seine Hand über das Wasser. Viele Frösche kamen und bedeckten das ganze Land. Dritter, die Zauberer machten das auch mit ihrer Magie. Sie brachten auch Frösche nach Ägypten. Vierter, der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, betet zu Gott. Er soll die Frösche wegnehmen. Dann darf das Volk gehen. Fünfter, Mose sagte zum Pharao, sag mir die Zeit. Wann soll ich für dich beten? Dann gehen die Frösche weg. Sechster, der Pharao sagte, morgen. Mose antwortete, es wird so sein. Dann weißt du, unser Gott ist der einzige Gott. Siebter, die Frösche verlassen dich und deine Häuser. Nur im Fluss Nil bleiben Frösche. Achter, Mose und Aaron gingen weg. Mose betete laut zu Gott wegen der Frösche. Neunter, Gott tat, was Mose sagte. Die Frösche in den Häusern und auf den Feldern starben. Zehnter, die Menschen machten große Haufen aus den toten Fröschen. Das ganze Land roch sehr schlecht. Elfter, der Pharao sah die Hilfe. Aber er wurde wieder stur. Er hörte nicht auf Mose und Aaron. Zwölfter, Gott sagte zu Mose, sag Aaron, schlag mit deinem Stock auf den Staub. Der Staub wird zu Mücken. Dreizehnter, sie machten es so. Aaron schlug auf den Staub. Überall in Ägypten wurden Staubkörner zu Mücken. Vierzehnter, die Zauberer wollten auch Mücken machen. Aber sie konnten es nicht. Die Mücken bissen Menschen und Tiere. Fünfzehnter, die Zauberer sagten zum Pharao, das ist die Kraft von Gott. Aber der Pharao blieb stur. Sechzehnter, Gott sagte zu Mose, geh morgen früh zum Pharao am Wasser. Sag ihm, lass mein Volk gehen. Siebzehnter, wenn du sie nicht gehen lässt, schicke ich viele Fliegen. Die Häuser der Ägypter werden voll mit Fliegen sein. Achtzehnter, aber im Land Gosen wird es keine Fliegen geben. Dort wohnt mein Volk. Ich bin der Herr. Neunzehnter, ich mache einen Unterschied zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen passiert dieses Wunder. Zwanzigster, Gott schickte sehr viele Fliegen in den Palast und in alle Häuser. Das Land litt unter den Fliegen. 21. Der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, ihr könnt eurem Gott hier im Land Opfer bringen. 22. Mose sagte, das geht nicht. Unsere Opfer gefallen den Ägyptern nicht. Sie werden uns mit Steinen bewerfen. 23. Wir müssen 3 Tage lang in die Wüste gehen. Dort bringen wir Gott unsere Opfer. 24. Der Pharao sagte, ich lasse euch gehen. Aber geht nicht zu weit weg. Betet für mich. 25. Mose sagte, ich gehe jetzt weg und bete zu Gott. Morgen verschwinden die Fliegen. Aber lüg uns nicht wieder an. 26. Mose verließ den Pharao. Dann betete er zu Gott. 27. Gott tat, was Mose bat. Alle Fliegen verschwanden vom Pharao und seinem Volk. Keine Fliege blieb übrig. 28. Aber der Pharao wurde wieder stur. Er ließ das Volk Israel nicht gehen.